weit FM. Es ist 21 Uhr. Popkocher. Greetings zum monatlichen exquisiten Surf durch ein ausgesuchtes Song-Arrangement. Manu Chao, Lichtgestalt, der in Lateinamerika und Südeuropa seit langem ein Megastar ist, mindestens so bekannt wie Elvis oder Taylor Swift. Seit er nämlich in den 90ern mit seiner Band Mano Negra durch Gegenden tourte, wo noch nie ein Konzert stattgefunden hatte und dort die katastrophalen Folgen der westlichen Lebensart in Ländern wie Kolumbien oder Brasilien erlebte und in seinen Songs die Nöte und Sorgen der Menschen dort aufgriff. Und diese Woche erscheint sein neues Album Viva Tu, das erste seit 17 Jahren. Aber der Track, den ich hier der näheren Betrachtung unterziehe, der ist mittlerweile 26 Jahre alt und stammt von seinem Album Clandestino, das damals überall rauf und runter lief und zum Soundtrack der Anti-Globalisierungsbewegung weltweit wurde. Solltet ihr die ganze Popkocherstunde hier hören, werde ich etwas später das neue Album in aller Ausführlichkeit vorstellen. Hier aber erstmal zu den eigens nachgestellten Soundspuren von Manu Chaos Malegria. Mit dem Drive eines schnellen Shakers, den wir hier hören, der zwar ein bisschen mechanisch klingt, weil von mir editiert und nicht selber geshaked, der aber die ganze Zeit so durchläuft, so wie die Person in dem Song, die auch immer weiterläuft auf der Straße der Enttäuschung, auf der ständigen Suche nach jemandem, der einem zuhört oder einem Kuss oder einem Glas Schnaps, das man erst später bezahlen muss. Ebenso schnell und shaky ist dieses Tambourin, das auch die ganze Zeit durchläuft, und dazu kommen Bongos. Und denkbar simple Drums, nämlich Bassdrum und Hi-Hat, immer abwechselnd. Ein befreundeter Musiker, der auch mal mit Manu Chao zusammenspielte, erzählte mir, dass Manu Chao bei einem Mix immer zwischendurch die Kinder hochholt ins Studio, und wenn die nicht tanzen, dann ist der Mix noch nicht korrekt. Hier ist der Bass auf der Bassdrum mit zwei Tönen und dazu Gitarren. Offbeats, Reggae-Offbeats von der einen Gitarre, und eine zweite macht dasselbe. Das ist eine Western-Gitarre hier eher. Und ein twangiges Riff, das natürlich sehr gut zusammengeht mit den zwei Akkorden, die auch von einer im Echo liegenden E-Gitarre auch nochmal gespielt werden, auf den jeweiligen geraden Zählzeiten. Bei dem nächsten Gitarrenriff habe ich mir ziemlich einen abgebrochen. Es ist sehr, sehr schnell und, wenn man genau hinhört, auch nicht so besonders präzise. Im Original natürlich schon. Alle Gitarren hier wieder dazu und auch die Percussion. Manu Chao benutzt ja immer so Lo-Fi-Samples, die aus dem Alltag kommen. Wie sowas wie ein Telefon hier, das dauernd piept oder flötet. Und dieser Schrei aus dem Hintergrund in einem Echo, und niemand weiß genau, was das für ein Schrei ist, der da aus der Dunkelheit kommt. Hier sind alle Spuren an. Fehlt noch der Gesang, dazu hören wir Monsieur Manu Chao himself. Tropische Nacht, dazu gehört Grillengezirpel von einem Giro hier, habe ich das nachmachen lassen und das ein bisschen verfremdet mit Effekten. Die Offbeats von allen Gitarren gespielt und die geraden Akkorde dazu, der Echo-Gitarre. Hier kommt ein weiterer Part mit 9 Akkorden hier, einmal alleine von der flächigen, wie gesagt, Echo-Gitarre. Offbeats von der einen akustischen, von der Western-Gitarre und der E-Gitarre. Offbeats all over the place. Dazu wieder der mysteriöse Schrei aus der Dunkelheit, die Grillen das Telefon klingelt auch. Der Bass hat hier eingesetzt, auch mit demselben Zweitonriff wie vorher. Und die gesamte Percussion hat inzwischen auch hier wieder eingesetzt. Und die Person in dem Song fragt, wann redest du mit mir? Malegria von Manu Chao aus seinem Album Clandestino, das stammt aus dem Jahre 98 und sein neues Album, das in Kürze erscheint, ich glaube übermorgen, Viva Tu, das stelle ich gleich ausführlich vor in der kommenden Stunde. Bleibt dran. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de Jerez, mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor. Cuando tú me hablas, cuando tú me Nachbar, dort im Meer, auf der Suche nach deinem Weg. Ich werde meine Tür für dich öffnen, wie du es für mich tun würdest. Flieg über das Meer für ein Leben in Frieden. Einmal wird es so sein, dass der Frieden zurückkehrt. Dann werde ich mein Haus dort bauen, wo ich geboren wurde, in meinem geliebten Land. Ich kann kein Spanisch und darum ist das hier notdürftig mit Diepel übersetzt, egal. Ich kann an der Stelle nicht anders, als zu sagen, danke. Danke Manu Chao, danke angesichts der unwürdigen Debatten über Migration von so gut wie allen Beteiligten und Parteien, die als Mittel gegen Rechts beschlossen haben, noch rechter zu sein als das Original und die Aufhebung der universellen Menschenrechte als ihr probates Mittel ansehen. Es tut gut, in solchen Zeiten eine menschliche Stimme zu hören. Vecinos en el Mar vom neuen Manu Chao Album Viva Tu. Vecino ahí en el mar, buscando tu camino. Vecino ahí en el mar, buscando tu camino. Yo te abriré mi puerta como tú lo harías conmigo. Yo te abriré mi puerta como tú lo harías conmigo. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela por el mar y haz que la paz sea mi destino. Vuela por el mar y haz que la paz sea mi destino. Ay la la la la, ay la la la la la la la la. Ay la la la la, la la la la la la. O algún día será que la paz volverá. O algún día será que la paz volverá. Levantaré mi casa ahí donde yo he nacido. Levantaré mi casa en mi país tan querido. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela y ábreme el camino. Vuela por que la paz sea mi destino. Vuela por el mar y a que la paz sea mi destino. Byte FM. Trago em mim no peito. Na saudade eu encontrei mais a força que o lamento. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. Na poeira mais fina, o vento quis esconder o choro que eu não chorei quando eu deixei você. A saudade que fica, o tempo mandou dizer. Se eu não curar, vou adormecer. Oxalá. Eu dei, faz-me lembrar de onde eu venho e a gente que eu deixei. Trago em mim no peito. Na saudade eu encontrei mais a força que o lamento. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. Tu quis esconder o choro que eu não chorei quando eu deixei você. A saudade que fica, o tempo mandou dizer. Se eu não curar, vou adormecer. Das war, weil es so gut hinter den Manu Chao-Song passte, die Band Ayom. Sechs Leute sind das, um die Sängerin und Perkussionistin Jabu Morales. Die wohnen in Florenz und Lissabon und touren viel, sind inzwischen in Europa äußerst erfolgreich mit ihrer tollen Mischung aus brasilianischer Musik, Coladeiras, das ist ein kapverdischer Musikstil, und Pop. Oxalá oder Oxalá Promessa do Migrante heißt der Song, den wir eben gehört haben, aus ihrem neuen Album Saliva. Und bevor ich mit Manu Chao und seinem neuen Album weitermache, noch ein Song daraus. Oda Oshun. Agbe no imã, fio um toré, o animalé, o animalé, o tu. Chegar anda chuva caer, motoqueiro entregar e fugir no ar e parar no ar e parar no ar. unida marginal. Moto boy na pista jogando destino. Calor assassino e veloz. En cada curva un amor tecedor. A vida no retrovisor. Não ficar parado, formiga na acção. Minha moto é avião. São Paulo afogado, tráfico danado. Fluxo quebrado. Minha moto é avião. Moto quero chegar. Até chuva cair. E fugir no ar, e parado. Asfalto molhado, duro, danado. Pelo e ardilado, joelho ralado. Minha moto é avião. Surfando meu cão, quebra-mole vai pra o céu. Para-choque vai pra o chão. E dói, moto quero chegar. Até chuva cair. Tanta gente na parada, tanta gente acidentada. Motoboy caiu no chão, caiu na fumaça, caiu, levantou. O joelho que dói, quebra do farol. Tanta adrenalina, cheiro, gasolina. Sucata voadora, minha moto é avião. Quebra mole, vá pra o céu. Para-choque, vá pra o chão. E dói, motoqueiro chegar. Até chuva cair. Kuriere mit ihren Motorrädern, die wie die Henker durch Sao Paulo rasen, um es noch rechtzeitig zu schaffen, bevor der große Regenguss alles wegspült oder irgendwelche anderen Hindernisse umfahren, damit sie genug Geld mit nach Hause bringen, um die Familie zu ernähren. Sao Paulo Motoboy. Das sind Manu Chaos Themen, die zum großen Teil im globalen Süden stattfinden. Dort ist er sehr vernetzt und wird geliebt als jemand, der zum Beispiel in Kolumbien Anfang der 90er mit seiner Band Mano Negra die stillgelegte Eisenbahn wiederbelebt hat. Die Bahnstrecke führte durch alle möglichen Gebiete der FARC und anderen Guerillagruppen, wo sich niemand sonst hintraut. Mano Negra und ein Tross von TheatermacherInnen und anderen KünstlerInnen inklusive eines großen Drachens aus Eis, der Feuer spucken konnte und zig anderen spektakulären Dingen fuhren dort monatelang durch das Land und performten für die Menschen abseits jeder Pop- und sonstigen Kultur. Manu Chaos Vater, der renommierte Journalist und Schriftsteller Ramon Chao, war mit dabei. Und sein Buch »Ein Zug aus Eis und Feuer« beschreibt diese ebenso fantastische wie aufreibende Tour. Hier kommt der nächste Song aus dem neuen Manu Chao-Album »La couleur du temps«. Je connais la couleur du temps. Je connais la rue des enfants. Je connais les rues de l'hiver. Je connais le monde à l'envers. Je connais l'odeur de l'argent. Je connais la folie des gens. Je connais ta mère mieux que ton père, qui faisait la pluie, le beau temps. C'est une histoire de fou, aveuglé de partout, qui rêve debout, à poings fermés, qui ferme les yeux pour oublier. Je connais l'enfer sur la terre. Je connais la fille du marchand. Je connais les yeux du néant. Et je sais que naguère reviendra la guerre. Je connais le bord de la mer. Je connais des yeux si troublants. Je connais la couleur du temps. Et j'espère qu'il est encore temps. C'est une histoire de fou, aveuglé de partout, qui rêve debout, à poing fermé, qui ferme les yeux pour oublier cette histoire de fou. À dormir debout, tout le monde s'en fout, il était temps que j'arrive à bout de cette histoire. Dormir debout, dormir debout, dormir debout. FM. The Secret of Breathing. Das waren die Tindersticks, die auf ganz andere Art ebenfalls das Talent haben, mit Einfachheit in die Tiefe zu gelangen. Das Geheimnis des Atmens ist der Glaube und das Vertrauen in die Luft. Das wiederum passt gut zum nächsten Manu Chao Song. Der heißt The River Why. Nach einer Erzählung des Schriftstellers David James Duncan gibt es eine Brücke über den Fluss, den River Why. Gibt es noch Hoffnung unter dem vertrockneten Flussbett? Nein, das ist kein Erfolg, das ist kein Fortschritt, das ist ein kollektiver Suizid. Der paradiesisch schöne Fluss, der in Duncans Geschichte ein Fleckchen Erde ist, wo man unbedingt leben möchte, weil alles so paradiesisch ist und der Fluss so ein klares Wasser in sich trägt, der ist bei Manu Chao dem menschengemachten Klimawandel zum Opfer gefallen und ausgetrocknet. Yeah. Corinne Bailey Rae aus Leeds war das mit ihrer neuen Single Silver Cane. Und es ist interessant, worum es da geht. Es geht um das Viertel Greenwood. Das war ein Teil der Stadt Tulsa, Oklahoma. Und das war bekannt als Black Wall Street um die Jahrhundertwende. Und es war ein wohlhabender Stadtteil, eine Ölstadt sozusagen mit 600 schwarzen Unternehmen, Hotels, Busunternehmen, Restaurants, 21 Kirchen, ein Krankenhaus und auch ein Postamt. Mehrere sehr prominente Familien besaßen dort Privatflugzeuge. Die Zerstörung von diesem Viertel erfolgte 1921 durch eine gut dokumentierte Gewalttat weißer Rassisten. Das ist der erste Brandanschlag in der Geschichte der USA gewesen. Und in dem Song feiert sie die Stadt Greenwood schon bevor das passierte, die Familien, deren Freiheit und Zuversicht und das Gefühl, ein Ort fernab von Hass und Gewalt und Angst geschaffen zu haben, im Hintergrund aber diese schwelende, bedrohliche Stimmung, die man spürt, wenn man als Zuhörer schon weiß, was dann kommt. Weiter mit Manu Chao. Das hier ist die aktuelle Single-Auskopplung und ein Duett mit der französischen Rapperin Laiti. Tout te va, das müsste, wenn ich die Kriterien, nach denen Mega-Hits funktionieren, richtig verstehe, einer werden. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich beurteilen kann. Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas, pa' ti es clavarme espinas. Si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas. La moula m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, ta distance. Une chanson, les larmes au cou. Malgré le love, j'ai mis de la distance, ta distance. Quand tout te va, salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. ¿Será que a ti te importa un pimiento? Vivir sin ti como un casamiento. Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. L'amour là m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Cuando tú te vas. Vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína, que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina. Cuando tú te vas. Jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance. Ta distance, une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance. Ta distance, l'amour là m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Und hier gleich noch ein Manu Chao-Song mit Pariser Flair, nicht à la Champs-Élysées oder Marat und Montmartre, dort wo keiner mehr leben kann, weil alles unbezahlbar geworden ist, sondern in den Banlieues spielt diese Liebesgeschichte hier von Tom E. Lola. Ein paar Zeilen wieder mit freundlicher Unterstützung von Diepel. Es ist 10 Uhr und die Kinder spielen im Hof auf den Trümmern unserer Liebe. Ravaillac hat Ben-Hur getötet zu einer Stierkampfmelodie. Abenteuer ist Abenteuer, Kino ist Kino und Tom hat Lola getroffen unter einem kleinen Fliederstrauß. Dann bricht die Nacht über die Banlieues herein und der Regen fällt und Tom hat Lola geküsst. Il est 10 heures et les enfants jouent dans la cour sur les gravats de notre amour. Ravaillac a tué Bénu sur un air de corrida. L'aventure c'est l'aventure, cinéma c'est le cinéma. Tom a rencontré Lola sous un petit bouquet de lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Le chanteur à la peau dure, lourd comme un cheval mort. L'aventure c'est l'aventure, cinéma c'est le cinéma. Tom a embrassé Lola à la porte des lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la. Petit trou du poinçonneur, petit tour et puis s'en va. Tom et Lola c'est fini, depuis que Tom est parti. Sur le vélo à Lola, devant la mairie des lilas. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la la. Petit bouquet de lilas. Tom et Lola, la la la la la. Ravaillac a tué Bénu sur un air de corrida. L'aventure c'est l'aventure, cinéma c'est le cinéma. Tom et Lola, Tom et Lola, la la la la la. Petit bouquet de lilas. so close but see barely. Everyone wants to see you. I've drawn close to the greed that everyone wants to breathe. Eine neue Single des Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Breath. Das Orchestre kommt ja aus Genf, spielt minimalistisch, punkig und gleichzeitig virtuos und ist ein echtes Erlebnis. Sehr viele Leute sind da auf der Bühne. Seit Jahren touren sie durch Deutschland und immer wieder mit dem nicht gerade erbaulichen Erlebnis, manchmal in der Überzahl gegenüber dem Publikum zu sein. Hier kommt noch so eine inspirierte Band, ein Trio aus der Schweiz, Ali Dada. Dub und Elektro, aber eigentlich nicht wirklich einzuordnen. Besonders die wunderschöne Chorpassage in der Mitte des Tracks hat es mir angetan. Der Titel ist allerdings äußerst pragmatisch. Ohne die Ei von Ali Dada. Thank you. So, das war's hier im Popkocher für dieses Mal. Zum Schluss noch ein wirkliches Juwel von der Komponistin, Pianistin und Harfenistin Nala Sinefro, deren neues Album Endlessness ist eine Hommage an das Leben mit seinen Kreisläufen, mit 21-köpfigen Orchester, Jazzy-Instrumentalisten und minimalistisch-analogen Synthesizer, der so klingt wie aus dem Film Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Dort wird ja mit einer ganz bestimmten Tonfolge Kontakt zu Aliens aufgenommen. Continuum One heißt dieser Track hier. Lasst euch nicht unterkriegen, sagt Götz Steger. FM in eigener Sache. Hey, ihr hört Byte FM. Und zwar jeden Stream unseres Programms, in dem wir euch gelegentlich bitten, Mitglied in unserem Förderverein zu werden. Das ist wichtig, denn ohne eure Unterstützung können wir dieses Programm nicht machen. Wenn ihr schon Fördermitglied seid, müsst ihr Trailer wie diesen nicht mehr hören, sondern könnt auf unseren Stream für Freunde von Byte FM zugreifen. In besserer Klangqualität und ohne Hinweise auf den Förderverein. Jetzt Mitglied werden und Radiokultur unterstützen. Menüpunkt Freundin werden auf der Byte FM Homepage. Vielen Dank.